Kapitel 8 Übung A9 Noch ein Gespräch auf der Party von Wilhelm. Hören und lesen Sie. Hallo Carlo, wie geht es dir? Hallo Katrin. Ach, mir geht es überhaupt nicht gut. Sieht man das nicht? Nein, ich sehe nichts. Was ist los? Bist du krank? Ich habe mal wieder schreckliche Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen? Möchtest du eine Aspirintablette? Nein, ich habe schon eine genommen. Dann musst du nach Hause gehen und schlafen. Und du darfst keinen Alkohol trinken. Ich trinke ja keinen Alkohol. Das hier ist Apfelsaft. Warst du schon beim Arzt? Nein, ich gehe nicht gern zum Arzt. Ich kaufe mir die Tabletten immer in der Apotheke. Kopfschmerzen sind ja auch keine richtige Krankheit. Das glaube ich nicht. Ich habe auch manchmal Kopfschmerzen. Und ich finde, Kopfschmerzen können sehr wehtun.